Dieser Typus von Emanzipation hat sich angeleitet von theoretischer Durchdringung der bürgerlichen Gesellschaft und von Primärerfahrungen längst radikalisiert. Im gesellschaftlich-politischen Bezugsrahmen, der von den beiden Achsen revolutionärer Bewegungen gebildet wird, jetzt zählt er sie nochmal auf, verkürzt Doppelpunkt Lohnarbeiter versus Kapital, Emanzipation versus Kultur des Kapitalismus, also im gesellschaftlich-politischen Bezugsrahmen dieser beiden Achsen revolutionärer Bewegungen, steht nun dem Kapital, steht dem Staat die gesamte Masse der arbeitenden Bevölkerung als potenzieller Gegner und Geschädigter gegenüber. Damit setzt er jetzt ganz hochtheoretisch an dem an, was er bei dem SPK als eine Leistung gewürdigt sehen will in der Analyse, nämlich dass die Lohnabhängigen wiederum nicht einfach, das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt auch in Auseinandersetzung mit der linken Szene und vor allem den Parteiaufbau Linken damals, dass sie den Facharbeiter wiederum, das Bild des Facharbeiters, sozusagen des knackigen Kollegen oder des ehrbaren Facharbeiterstums oder des Qualifizierten und so weiter oder des Massenarbeiters, also immer ist es irgendwie ein Bild von der Arbeiter, ja, das dem Fordismus oder in aufregenden befindlichen Fordismus so um 1970 entnommen ist, mit dem sie dann gegen das Einklagen der Emanzipationsversuche anderer Arbeiter, ich sage jetzt extra nicht anderer Schichten von Arbeiterinnen, sondern von Lohnabhängigen oder aus der Lohnarbeit eben genau rausgetriebenen oder in der Lohnarbeit kaputtgegangenen oder leidenden, übermäßig leidenden, unbrauchbar für die Lohnarbeit gewordenen, ja, diesen gesunden, sozusagen die gesunden, qualifizierten oder unqualifizierten Arbeiter gegenüberstellen. Dieses Arbeiterbild, das ist natürlich, wie wir heute klarer sehen, einfach der weiße, männliche, junge Arbeiter sozusagen ist, wie dieses Manpower-Emblem sozusagen weltweit als Norm gesetzt, das von der Renaissance her übernommen ist, dieses vitruvianische Proportionsdiagramm, das ist damals noch blind, aber eher mitgeschleppt und den von der ML-Bewegung beispielsweise auch immer wieder oder von der Gewerkschaftsbewegung diesen exzentrischen, exterritorialisierten, diesen Exzentrikern, diesen Verrückten einfach, das Wort benutzt eher nicht, aber wird das dann der gesunde, das Bild vom gesunden Arbeiter gegenübergestellt und der gesunden, richtigen Arbeiterbewegung, die auch funktionieren kann und so. Das ist eine Sache, die sich ja bis heute fortschleppt, auch in den Auffassungen, wie Organisierung und Politik zu machen sei und wie man das richtig und qualifiziert macht. Und das greift er damals aber schon an. Nur kurz, ich will das ja nicht so lange jetzt hier auswalzen, diese Dichotomie und dieses Gegeneinandersetzen des Bildes von dem Arbeiter, normativ, ja, das greift Brückner damals schon ganz bewusst an. So. Und jetzt kehrt er von daher zum SPK Heidelberg als konkreten Fall für dieses Überstehen der gesamten Masse der arbeitenden Bevölkerung als einer, die zunehmend strukturell eben auch so dann krank wird, ja, kehrt er zu der Analyse des SPK Heidelberg zurück. Im SPK Heidelberg nahm der Schnittpunkt der beiden revolutionären Achsen eine ganz andere Gestalt an als etwa in der RAF. Das wurde vorhin schon bemerkt, das SPK wurde also in den Medien also geradezu mit der RAF gleichgesetzt. Es war aber eine große Differenz da. Auf welchen Widerspruch war hier eine Antwort, ein kollektiver Problemlösungsversuch zu finden? Die zweite Achse der Emanzipation, nämlich versus die Kultur des Kapitalismus, diese zweite Achse muss zwar geschichtlich ursächlich auf die erste Achse, Entfaltung der kapitalistischen Produktionsweise mit ihrem Widerspruch Lohnarbeit und Kapital sozusagen ökonomisch zurückgeführt werden, aber dennoch bedeutet heute und künftig der Kampf längs dieser ersten historischen Achse, Lohnarbeit und Kapital, nicht mehr zugleich die Auflösung des Rätsels, das ist ein marxischer Terminus, Auflösung des Rätsels der zweiten. Aus einer Vielzahl von Ursachen bereitet es große praktische Schwierigkeiten, beide Bereiche gleichsam in einem Griff strategisch und politisch praktisch zu fassen. Beide Problemachsen müssen jedenfalls in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden. Das SPK hat nun, soweit ich sehe, dieses Verhältnis überraschenderweise, und das ist wirklich auch eine Pointe in der Analyse, nicht etwa jetzt extrem subjektisch bestimmt, letzten Endes. Ja? Also Verrückte gegen Normale, Kranke gegen Gesunde und so, obwohl es viele Anklänge in dieser Richtung gibt, sondern nach seiner Analyse hat es überraschenderweise dieses Verhältnis ökonomisch, in Anführungszeichen ökonomisch bestimmt, indem es Krankheit, sprich Entfremdung, unmittelbar auf den Grundwiderspruch von Lohnarbeit und Kapital zurückgeführt hat. Die merkwürdige Gestalt, die jene Rückführung theoretisch wie praktisch annahm, enthielt jedoch mehr als einige theoretische Fehler. Sie stellt nämlich einige tabuierte Fragen, die im Schnittfeld unserer beiden Achsen gestellt werden müssen. In welchem Sinne ist die Arbeiterklasse unverändert das Subjekt der Revolution? Ist sie es noch? Was bedeutet Proletariat in Anführungszeichen in den Werken von Marx? Nur die Personenmehrheit der unmittelbaren Produzentinnen, gelesen unter dem an Person und Funktion des Facharbeiters orientierten Konzept der zweiten oder dritten Internationale, oder eben mehr, andere Gemengelage. Das war eigentlich dieser Abschluss, wo er das nochmal zuspitzt auf die Fragen, die im Grunde unbeantwortet geblieben sind oder die immer wieder sich neu stellen von der wirklichen, den wirklichen Klassenkämpfen her und den wirklichen Zuständen der vereinzelten Einzelnen her. Und insofern ist er schon, auch wenn er das in einer etwas verkapselten Sprache der Begrifflichkeiten der 70er Jahre Linken oder marxistischen 70er Jahre Linken noch vielfach formuliert, hält es, denke ich, aktuell immer als den Stand, diese Grundfragen, die aus der SPK-Analyse entwickelt.